Willkommen bei Wir hören Stimmen. Ich bin Steffi und ich stelle euch heute eine vermutlich neue Stimme vor in Form eines wirklich bemerkenswerten Podcast-Projektes von Daniel. Daniel ist Historiker und hat seit ungefähr 2,5 Jahren den Podcast Stimmen der Kulturwissenschaften. Ihr hört es schon, der Titel passt tatsächlich sehr, sehr gut in unser Konzept. Auf den Podcast bin ich vor sehr, sehr kurzem und sehr zufällig gestoßen. Ich hatte davon bisher nichts gehört. Bisher ist es wirklich an mir vorbeigegangen und ich kann mir das überhaupt nicht erklären, wie das passieren konnte. Denn ich habe den Titel gelesen und er hat mich sofort angesprochen, er hat mich neugierig gemacht. Und ich würde euch jetzt gerne erzählen, was das überhaupt für ein Podcast ist. Diese Stimmen der Kulturwissenschaften ist ein Interview-Podcast. Und ich möchte das nochmal betonen, es ist ein wirklich guter Interview-Podcast. Denn ich finde, Gesprächsführung muss man ja tatsächlich können. Und Daniel macht das für meine Begriffe wirklich sehr, sehr gut. Pro Folge gibt es einen Experten, eine Expertin aus dem Bereich Geschichts- und oder Kulturwissenschaften. Und diese Expertin, dieser Experte stellt ihren, seinen Arbeitsbereich bzw. den Arbeitsschwerpunkt und Forschungsschwerpunkt vor. Bisher gibt es dazu 56 Episoden und um es jetzt ein wenig konkreter zu machen, Fragämter, Diener, NS-Medien, Leichen im Mittelalter, das Verhältnis von Kirche, Religion und Medien, die Kulturgeschichte des Flugreisens, Kriminalsoziologie, Geschichte des Hörspiels, Cyberpunk-Literatur und. Ihr hört schon, es wird hier ein sehr, sehr breites Spektrum aufgemacht. Und es gibt tatsächlich auch eine Folge zur Geschichte des Podcastings. Wer sollte das jetzt hören? Naja, ich denke, alle, die sich von dem einen oder anderen Thema angesprochen fühlen. Es lohnt sich sehr, auf die Website des Podcasts zu gehen, denn Daniel nutzt offensichtlich seit neuestem den Podlove Publisher und hat tatsächlich für die einzelnen Episoden ein Archiv. Das heißt, da hat man einen schnellen Überblick, zu welchen Themen es denn schon Folgen gibt. Und es gibt zumindest für die neueren Folgen sehr, sehr informative Kapitelmarken, ja, sodass man schon einfach beim ersten Blick, beim ersten Lesen sieht, okay, würde mich das jetzt interessieren, das Thema prinzipiell, aber auch die Vertiefung dann im Gespräch, ja oder nein. Zu den einzelnen Episoden gibt es immer eine kurze Beschreibung zu den einzelnen Folgen und was ich persönlich sehr, sehr cool finde, sind die weiterführenden Links zu den jeweiligen Gästen und auch zu deren Publikation. Das ist spannend, das ist toll und das ist wirklich blickerweiternd. Wer sollte sich das Ganze nicht anhören? Das ist ja auch eine Frage, die man stellen kann. Nun, wenn ihr jetzt euch schnell in Themen verlieren könnt und alles spannender findet als eure derzeitige Aufgabe, dann solltet ihr nicht in die Stimmen der Kulturwissenschaften reinhören. Ja, dazu sind die einzelnen Folgen zu spannend, dazu wird ein zu weiter Blick aufgemacht und ihr könnt dort gut und gerne Tage und Wochen mit verbringen, euch zu den einzelnen Themen weiter zu informieren und euch da weiter mit zu beschäftigen. Wenn ihr allerdings ein bisschen Zeit habt und ein bisschen Muße, dann ist das unbedingt empfehlenswert. Ich möchte euch einen kurzen Appetizer und einen kurzen Einblick geben und habe euch hier einige Ausschnitte zusammengebastelt. Dort hört ihr den Daniel, dort hört ihr aber insbesondere auch die einzelnen unterschiedlichen Gäste. Und ich wünsche euch jetzt erst einmal viel Vergnügen damit und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Now proceed with our history lesson. Also angenommen, der Herr Müller ist neu in der Stadt und sucht jetzt eine Arbeit als Schreiber zum Beispiel in einer Grundherrschaft, dann konnte er dorthin gehen in das Fragamt, hat dort einen Mitarbeiter des Fragamts getroffen, der eine Gebühr verlangt hat und dann hat er ihn befragt, was er denn sozusagen für Fähigkeiten hat und hat diese Fähigkeiten dann in ein Protokoll eingetragen, dann in ein Buch. Spielt die aktuelle Netzwerktheorie auch eine Rolle? Also zur aktuellen Netzwerktheorie und Literatur im Allgemeinen. Also ich fürchte, ich muss jetzt doch die ein oder andere strategische Aussage treffen, was einfach zu meiner Arbeit gerade auch dazugehört. So, also gerade was jetzt Magie und Hexerei betrifft, dass es wurde in Frankreich sehr stark Ende des 17. Jahrhunderts entkriminalisiert. Es bleibt ein Delikt, aber wird auch schon seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kaum mehr mit dem Tod bestraft, also wirklich stark entkriminalisiert. Das ist wesentlich früher als auch in Mittel- und Osteuropa. Aber das Motiv, das ich jetzt so rausgelesen habe, war, wenn man sozusagen auf andere Zivilisationen trifft, dass sie in den Weltraumgeschichten häufig überlegene Kulturen sind. Und das Motiv, an das es mich im ersten Moment erinnert hat, ist ja diese Kolumbus-Geschichte, die Entdeckung Amerikas. Und da ist ja eigentlich immer die Vorstellung, es kommt die überlegene Zivilisation. Und die Zivilisation, die weggeht, ist die überlegene. Und in der Weltraumliteratur scheint es aber andersrum zu sein. Es gibt, das ist eigentlich deswegen auch aus der Film so interessant für diesen Bereich, weil im Film eigentlich frühzeitig, und das ist also die Frage, wie man da historisieren möchte. Wie gesagt, der Fritz Langs großer Film 1929, Himmelsgebet 1917, wenn ich mich nicht irre. Und dann sind die ersten größeren Filme Ende der 40er, in den frühen 50er Jahren. Wenn man das abgleicht mit dem, was ich immer unpräzise die Realgeschichte nenne, ist es hochinteressant zu beobachten, dass der Weltraum wird etabliert und ausgemalt und bevölkert und ausstaffiert. Das waren sie jetzt, einige Stimmen aus den Kulturwissenschaften. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen und vielleicht ja auch Lust auf mehr gemacht. Falls ja, freue ich mich oder wir freuen uns da selbstverständlich über Rückmeldung. Das gilt auch generell für dieses neue Format, bei dem ich die Ehre habe, die erste Folge aufnehmen zu dürfen, nämlich zu Wir hören Stimmen. Das war sie nun, die erste Folge, und es bleibt mir jetzt nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Tschüss.